Beide wollen wir uns ein wenig näher anschauen, denn es gibt einige Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede. Coming up in the Writers Showbiz Week, we'll tell you how Paris Hilton is doing serving her time, plus more legal problems for celebrity designer Anand John, and we'll take a look at what's happening at the weekend box office. But first, let's take a check on your celebrity headlines. Jailed socialite Paris Hilton has been transferred from a medical ward. Um Juiced anschauen zu können, was Sie eben gehört haben, war ein Ausschnitt aus dem aktuellen Angebot, muss man zunächst ein Programm aus dem Internet laden. Weil derzeit noch die Beta-Phase läuft, das Angebot also noch nicht im Regelbetrieb ist, kann man das nur tun, wenn man von einem bereits registrierten Juiced-Zuschauer dazu eingeladen wird. Die Software wird auf dem eigenen Computer installiert und gestartet. Augenblicklich übernimmt das Programm die Regie über den Computer und legt sich mit einer eigenen Bedienoberfläche und eigenen Menüs über den gesamten Bildschirm. This is not some sort of Bond car. It's a brand new sports hatch that hits 60 miles an hour in just over 6 seconds, runs on to nearly 150 and promises a driving experience designed to make you smile. Als Zuschauer kann man dann aus einer Vielzahl an Kanälen aussuchen, in denen es wiederum einige gespeicherte Sendungen oder Clips zur Auswahl gibt. Zurzeit gibt es noch keine deutschen Inhalte und auch die Kanäle sind für ein deutsches Publikum eher weniger interessant. Dr. Volker Zuter von CT kennt das Angebot ebenfalls. Da ist noch viel Spezielles dabei. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass man diese speziellen Inhalte leichter lizenzieren kann als jetzt, sage ich mal, die Angebote von den großen Programmanbietern oder Studios. Aber da sind die Juice-Leute ja auch hinterher. Grundsätzlich finde ich das eine ganz witzige Idee, vor allem, weil es ja ein Video-on-Demand-Angebot ist, das quasi das Gesamtangebot immer bereithält. Und es kostet zumindest im Moment nichts, aber es ist, glaube ich, auch so gedacht, dass es sich auf Dauer über Werbung finanzieren soll. Das kann eine ganz interessante Geschichte werden. Man muss natürlich tatsächlich sehen, welche Inhalte kommen rein, weil das lebt und stirbt mit den Inhalten, die tatsächlich verfügbar sind. Und ansonsten ist es halt wie bei YouTube. Da werden ein paar Sachen angeschaut und der Rest bleibt halt links liegen. Vorstellen muss man sich Juiced derzeit also als große Videothek mit einer Fülle von einzelnen Clips. Einige länger, andere kürzer. Unter thematischen Oberbegriffen, die Juiced-Macher nennen sie Channels, sind die einzelnen Episoden recht gut auffindbar. Langfristig sollen in diesen Channels tatsächlich die Angebote einzelner Medienlieferanten wie Sendern oder Filmstudios zu finden sein. Noch ist das Angebot allerdings ziemlich dünn. Der TV-verwöhnte Zuschauer vermisst da so einiges. Dr. Volker Zota von CT. Das sind im Wesentlichen Nachrichten und auch noch Spielfilme. Das ist natürlich bei Video on Demand mit Nachrichten sowieso so eine Sache, ob das sinnvoll ist. Aber gerade bei Spielfilmen mangelt es halt noch ein bisschen. Da wollen die aber enorm nachlegen und natürlich mangelt es auch noch stark an deutschsprachigen Inhalten. Also eigentlich gibt es bisher nur einen deutschsprachigen Musiksender, aber Verhandlungen mit ProSieben und anderen deutschen Programminhalteanbietern sind wohl im Gange. Technisch basiert Juiced auf dem Prinzip des sogenannten Peer-to-Peer. Auch das Internettelefonprogramm Skype funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Der große Vorteil ist, als Anbieter des Dienstes muss man keine riesige EDV-Anlage aufstellen, betreiben und warten. Der Transport der in diesem Fall Bild- und Tondaten läuft unter den Nutzern selbst ab. Sugi Jamin, Informatikprofessor an der Universität von Michigan in den USA. Wenn Sie sich traditionelles Webcasting anschauen, wo 1000 Leute denselben Inhalt anschauen, dann müssen Sie 1000 Kopien des Inhalts ausstrahlen. Bei Satu senden wir eine deutlich geringere Anzahl von Kopien aus, vielleicht 10 oder 100. Und die 1000 Leute können dann die Inhalte unter sich verteilen. Sugi Jamin hat das zweite Internet-Fernsehprojekt entwickelt, das wir Ihnen vorstellen wollen. Es heißt The Two und geht einen ganz anderen Weg als Juiced. In Deutschland kann man das Angebot noch nicht nutzen. Wir durften es für diese Welt am Draht-Sendung aber testweise mal für eine Woche ausprobieren. Auch hier wird wieder ein kleines Programm aus dem Internet geladen und auf dem eigenen Computer installiert. Nach dem Start öffnet sich ein kleines Fenster, das man irgendwo auf seinem Bildschirm ablegen kann. Und im Inneren dieses Fensters läuft live Fernsehprogramm. It started out as a PhD thesis. Das Ganze hat als Doktorarbeit eines meiner Studenten rund um die Multicast-Technik angefangen. Die Technik ist schon seit ein paar Jahren entwickelt und wir wollten ausprobieren, wie man aus dieser Technik eine Anwendung machen kann. Wir konnten die Technik dann nutzen, um technische Konferenzen über das Internet zu senden. Und als wir erst einmal die Technik entwickelt hatten, haben wir überlegt, welche Art von Anwendung für diese Technik wohl am geeignetsten ist. Und es sah so aus, als wenn Live-Fernsehen die beste Anwendung dafür sein würde. Is the best suited, application. Im Unterschied zu Juiced kann man bei The Two die bekannten Sender sehen. Das erste, ZDF, WDR Fernsehen und viele andere sind im Testbetrieb zu sehen, der aber, wie gesagt, in Deutschland noch nicht läuft. Wer als Deutscher versucht, das Programm zu starten, der läuft ins Leere. Das Geschäftsmodell von The Two wird deutlich, wenn man den Sender wechseln will. Sugi Jamin. Wir haben einen 5-Sekunden-Werbespot eingebaut, wenn man den Kanal wechselt. Immer wenn Sie den Kanal wechseln, dann sind Sie sozusagen im Niemandsland, sodass wir dort einen Werbespot platzieren können. Jedes Mal einen Werbespot beim Umschalten, das kann ganz schön nervig sein. Zwar ist es ja ganz nett, dass man mit The Two auf dem Bildschirm fernsehen kann, bei längerer Betrachtung drängt sich aber schon die Frage auf, was ist eigentlich genau das Ziel davon, außer dass ich mir die TV-Karte spare, wenn ich es am PC gucken möchte. Dafür bekomme ich aber auch eine schlechtere Qualität. Also ich meine, ich habe dann den Vorteil, dass man immer so ein Mini-Fernsehbild in die Ecke schieben kann und wenn man Nachrichten oder Ähnliches mitbekommen möchte, kann man das. Das war aber prinzipiell bei den meisten Sendern auch schon jetzt möglich, wenn es um Informationsangebote ging, die über Web-TV, also sprich über Browserfenster, abzurufen. Ob ein Dienst wie The Two in Deutschland tatsächlich starten wird, ist derzeit noch unklar. Denn ohne die Großen, die Öffentlich-Rechtlichen und die Privaten wird's wohl nicht gehen. Warum dauert das so lange, bis es losgeht, fragt so mancher Interessent im Internet. Schließlich ist The Two schon in Dänemark, Spanien und England online. In Deutschland ist die Rechtslage allerdings deutlich komplizierter als in den genannten anderen Ländern. Heidi Schmidt, ARD-Online-Koordinatorin, erklärt, warum die ARD bisher weder bei The Two noch bei Juiced in Deutschland vertreten ist. Diese Anwendungen sind noch nicht so weit, dass wir eine Prüfung abgeschlossen haben könnten, ob wir das wollen oder nicht. Das hängt auch sehr, sehr stark davon ab, wie die Technik funktioniert bei diesen Plattformen. Denn beiden Plattformen liegt hier ein Prinzip zugrunde, das wir Peer-to-Peer nennen. Und das bedeutet, dass wir halt alles nochmal rechtlich genau prüfen müssen. Also ist zum Beispiel eine Darstellung unseres Programmes in Satu, entspricht das unserem rechtlichen Konstrukt der Kabeleinspeisung oder nicht? Und natürlich dürfte das auch mit den Geschäftsmodellen der Anbieter zu tun haben. Werbung zwischen den Programmen, wie es etwa bei Satu der Fall ist, entspricht das dem, was bei uns in Deutschland zulässig ist? Ganz abgesehen davon, dass man etwa als Zuschauer von privaten Programmen dann Werbung im Programm und zwischen den Programmen hätte. Dr. Volker Zuter von der CT. Das ist tatsächlich immer so eine rechte Frage und gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn die in Deutschland das tatsächlich anbieten, ist das immer ein bisschen schwierig, weil die eben, sage ich mal, ein wenig eingeschränkt sind in ihrem Handlungsumfang, den sie da überhaupt wahrnehmen können. Dürfen die das? Wie ist das, mit einem Privatanbieter zusammenzuarbeiten? Also das sind alles so Probleme, die das in die Länge ziehen, weswegen wohl auch Satu inzwischen über ein halbes Jahr mit denen verhandelt und immer noch nicht ganz zum Schlusspunkt gekommen ist. Es gibt also viel zu klären, bevor eine Idee wie The Two Realität werden kann. Und dabei schwebt den Machern vor, irgendwann einmal nicht nur in ein paar einzelnen Ländern aktiv zu sein. We would like to be present globally. Wir würden gerne weltweit präsent sein. Wir sprechen auch in den USA mit potenziellen Partnern. Einige Programme wird man dann auch in Europa sehen können. Wir müssen aber für alle Inhalte, die wir ausstrahlen, bezahlen. Manche Inhalte sind für die weltweite Ausstrahlung bestimmt. Und wenn wir sie in Europa ausstrahlen wollen, dann müssen wir dafür bezahlen. Einige Programme unterliegen aber auch Beschränkungen auf das Ursprungsland. Es könnte also sein, dass zum Beispiel Sender, die Sport- oder Spielfilme ausstrahlen, nicht so ohne weiteres außerhalb ihres eigenen Landes zu sehen sein werden. Welt am Draht. Ganz am Schluss möchten wir Ihnen noch ein Internetfernsehprojekt der ganz besonderen Art vorstellen. Schon seit vielen Jahren gibt es im Internet Webcams. Kameras also, die uns Bilder von überall auf der Welt auf den Computerbildschirm liefern. Und auch Blogs, also zum Teil sehr persönliche Tagebücher im Web, sind seit einigen Jahren bekannt. Seit einiger Zeit gibt es im Internet nun aber ein Projekt, das wohl bisher einzigartig ist, gewissermaßen eine Kombination aus beidem. Okay, hang on. So, sorry. Do you have... So, maybe Mike's computer is the one that jumps up or something. Or maybe... Let me check out your stream, hang on. Das Leben von gleich zwei Menschen, Justin und Justine, kann man im Internet beobachten und das jeden Tag, rund um die Uhr, ohne Ausnahme. Jeder der beiden hat seinen eigenen Kanal, in dem man sowohl Live-Bilder und Töne sehen und hören, als auch aufgezeichnetes Material abrufen kann. Über eine am Kopf montierte Kamera inklusive Mikrofon werden die Bilder drahtlos übertragen und direkt ins Internet gestellt. Egal, ob einer der beiden stundenlang Auto fährt, am Computer arbeitet, isst, schläft oder zur Toilette geht, als Zuschauer ist man hautnah dabei. Nachts ist es dann eben stundenlang dunkel. In einem eigenen Chatroom kann man direkt seine Kommentare zum Gesehenen eingeben und sich mit anderen Zuschauern austauschen. Demnächst soll jeder, der will, sein Leben auf die gleiche Weise dokumentieren können und jeder andere kann ihm dabei zuschauen. Das YouTube des Live-Video soll die Seite auf diese Weise werden. Man darf gespannt sein, ob das gelingt. Auch wenn das Internetangebot technisch perfekt gemacht ist, inhaltlich ist das, was man da zu sehen bekommt, eher langweilig. Jedenfalls auf die Dauer. Welt am Draht. Wir hoffen, die letzte halbe Stunde hier bei SWR 2 war nicht langweilig. Welt am Draht war das mit dem Thema Radio und Fernsehen im Netz. Und natürlich finden Sie auch uns im Netz, wenn Sie nämlich weiterführende Informationen zum Thema suchen, das Manuskript noch einmal lesen oder die Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun. www.swr2.de/wissen, das ist die Internetadresse, unter der Sie auch die Welt am Draht Homepage finden. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Übrigens, alle Sendungen der SWR2-Reihe Wissen und natürlich auch diese Sendung gibt es als Podcast zum Übertragen auf einen MP3-Player. Näheres dazu finden Sie ebenfalls bei SWR2 im Netz. So, das war's für heute. Ich heiße Michael Stein. Auf Wiederhören.